Kennen Sie auch diese Verben zum Thema Wählen? Ein Synonym für Wählen ist die Stimme abgeben. Wenn die Wahllokale geschlossen sind, will man wissen, welche Partei hat die Wahl gewonnen? Welche Abgeordneten kommen in den Bundestag? Dazu muss man durch Zählen die genaue Zahl feststellen. Das heißt, die Stimmen auszählen. Wenn alle Stimmen ausgezählt sind, ist das Ergebnis klar. Vorher gibt es nur Prognosen. Aus Teilergebnissen will man das wahrscheinliche Ergebnis ausrechnen. Dazu sagt man das Ergebnis hochrechnen. Das Nomen dazu heißt die Hochrechnung. Wenn man jemandem ein Amt gibt, sagt man dazu jemanden ernennen. Zum Beispiel der Bundespräsident ernennt die Minister.